Tante studierte die Pariserin. Die schönste Frau vom Sachsenlande, in Deutschland Ungarn wie in Wien. Ich kenn der Frauen reich im Süden, Neapel, Florenz, Madrid. Drauf bis zu den Pyramiden, nach Afrika zum Teil auch mit. Hab an der Gange Strand gesessen und tauschte dort so manchen Gut. Ich liebete bei den Scherpessen mit schönen Frauen des Kaukasus. Noch schöner schien mir die Triolin, doch all die Schönheit schnell erbleicht. Wenn man dagegen hält wie Polin, der Polireiz bleibt unerreicht. Wenn man dagegen hält wie Polin, der Polireiz ist unerreicht. Die Polin hat von allen Reizen die exquisitesten Verein, womit die anderen einzeln geizen, bei ihr als ein Bouquet erscheint. Die Nase hat sie griechisch, römisch, Blutaugen von der Spanierin. Der hübsche Mund ist slawisch, böhmisch und lieblich wienerisch, das Kind. Von der Pariserin das Füßchen und von der Britin die Figur. Von allem Reizenden ein bisschen, doch immer grad das Beste nur. Sie bohrt sogar von der Mongolin etwas pikanter wie vielleicht. Und gerade dadurch wird die Polin von keinem anderen Weib erreicht. Und gerade dadurch wird die Polin von keinem anderen Weib erreicht.